Der Heiland ist gesetzt, in Israel zum Fall und Auferstehen. Der edle Stein ist Sonderschuld, wenn sich die böse Welt so hart an ihm verletzt. Ja, übe ihn so höllenfällt. Weil sie boshaftig an ihn rennet und Gottes Huld und Gaben nicht erkennet. Doch selig ist ein Glaubensgrund auf diesen Eckstein leget, weil ihr dadurch Heil und Erlösung findet, Erlösung findet, weil ihr